Modul 3, Aufgabe 2a. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Ausgeschlafen. Und wie immer haben wir einen interessanten Gast im Studio, denn unser Thema heute lautet Berufe der Zukunft. Ich muss ja zugeben, dass ich nicht mehr viel verstehe, wenn ich mir mal die Stellenanzeigen in der Zeitung ansehe. Executive Assistant to the Management Team, Office Manager, Organisationsberater, Beraterin, Lead Engineer oder wie alle diese Berufe heißen. Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Und dabei sind das alles sehr gängige Berufe heutzutage. Wie wird das wohl erst in ein paar Jahren sein? Ich begrüße hier bei uns im Studio Frau Christina Schröder. Frau Schröder, schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Frau Schröder, Sie sind Beraterin bei einer großen und international bekannten Firma im IT-Bereich. Darf ich gleich mal so direkt fragen, was haben Sie mit Berufen der Zukunft zu tun? Oh, sehr viel. Unserer Firma ist es sehr wichtig, flexibel und wandlungsfähig zu bleiben. Unsere Firma hat mit dem Bau von Computern begonnen. Und jetzt befassen wir uns gar nicht mehr damit, sondern allgemeiner mit Kommunikation über verschiedene Medien. Wir sind der Meinung, dass die Zukunft in mobilen Endgeräten liegt. Die klassischen Computer werden in den Privathaushalten schon bald keine große Rolle mehr spielen. Das ist jetzt erstmal schwer, sich das vorzustellen. Aber was hat das mit unserem Thema Berufe der Zukunft zu tun? Einiges. Eines unserer wichtigsten Themen ist der Forschungsbereich. Wir wollen immer auf dem aktuellsten Stand der Forschung und Entwicklung sein. Deswegen bekommen wir auch hautnah mit, wie sich die Berufsfelder verändern. Stellen Sie sich vor, die Top 10 der Berufe von heute gab es vor 6 Jahren noch gar nicht. Für die Berufsschulen und Universitäten bedeutet das, dass diese Institutionen ihre Studenten auf Berufe vorbereiten, die zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht existieren. Das zeigt, wie schnell sich der Arbeitsmarkt, wie so vieles in unserer Welt, in der letzten Zeit verändert hat. Und welche Berufe sind das zum Beispiel, die neu entstehen? Das sind oft Berufe, die mit Informationsbeschaffung und Management zu tun haben. Denn in diesem Bereich benötigen immer mehr Firmen Unterstützung. Zum Beispiel Internet-Scouts, Wissensmanager oder Location-Scouts. Aha, da sind wir wieder an einem Punkt, an dem ich nichts mehr verstehe.